Eigentlich ein gewöhnlicher Abend, sie blies wie auch sonst ihre üblen Tiraden. Mal subtil, oft auch plumper, er schluckte die Sal, die Jahre runter. Doch heute nahm er den Funken zur Hand und setzte ihr Hab und Gut in Brand. Seine ist seelische Grausamkeit.